Deutschlandfunk. Das Feature. Die Idee für Schnick, Schnack, Schnuck ist eigentlich echt so mit der Zeit entstanden. Ganz grundsätzlich kam das eigentlich so ein bisschen auch über meine theoretische Arbeit mit dem Thema. Also ich habe ganz viel darüber gelesen und wir haben gemeinsam auch ein Faible für Spielfilme mit expliziten Sexszenen und auch so den Übergangsbereich zur Pornografie oder für interessante alternative Pornoformate und waren vorher oft auf dem Pornfilmfestival in Berlin, sodass dieser Schritt, komm Schatz, wir machen mal ein Porno, nicht so aus dem Blauen herauskam, sondern wir haben uns vorher schon viel damit beschäftigt und irgendwann dachten wir, ey, wir machen einfach auch mal sowas. Und ein bisschen Naivität war auf jeden Fall auch mit dabei, ja. Also weil wir überhaupt nicht wussten, wie man das angeht, worauf wir uns da einlassen. Das war halt so, ja, vielleicht sollten wir es mal machen. Die Wirkung, die wir mit dem Film erreichen wollen, ist vor allen Dingen, dass die Leute Pornografie ein bisschen weiter definieren vielleicht und denken, ach, das kann auch Porno sein. Weil das, was man so klischeehaft im Kopf hat, wenn man an Pornografie denkt, das ist nicht meine Definition von Pornografie. Ich finde, dass Pornografie viel mehr ist als das und auch mehr sein sollte. Pornografie hat auch zum Beispiel die Möglichkeit, Gender-Klischees aufrechtzuerhalten. Und das tut Mainstream-Pornografie. Aber Pornografie hat gleichzeitig das Potenzial, nämlich im Bereich Postporn zum Beispiel, alternative Pornografie, damit zu brechen. Wir haben uns da jetzt auch keinen großen Schlachtplan gemacht, irgendwie, wie wir die Pornografie verändern wollen. Also wir versuchen, den Ruf von Porno zu verbessern. Es wäre natürlich schon schön, wenn die Leute nicht mehr an diese Standard-Mainstream-Pornografie denken, wenn man Porno sagt. Es gibt viel Blödsinn da draußen in der Pornobranche und vieles will ich mir auch wirklich nicht angucken und finde ich auch, hat keine Existenzberechtigung. Aber gerade deswegen sollten wir doch versuchen, alternative Bilder zu schaffen. Läuft. Kamera läuft. Fehlt. Also, du weißt, du musst erst richtig sauer gucken und dann erfreut und dann geil. 14, 11, A und B. Take 1, viel Spaß. Schund oder Kunst? Junge Filmemacher erfinden den Sexfilm neu. Ein Feature von Katrin Ohlendorf. So, dann versuche ich es mal hier drunter zu legen. Hi! Hallo, wohnt Magda hier? Ja, genau. Heute haben wir uns vorgenommen, eine Sexszene, nämlich die erste Sexszene im Film, zu schneiden. Maike Brochhaus ist 30 Jahre alt. Sie promoviert in Kunstgeschichte zum Thema Kunst und Pornografie und arbeitet in einer Kindertagesstätte in Köln. Den Rohschnitt haben wir schon und wir wollen da jetzt so ein bisschen in einen Feinschnitt reingehen. Ja, genau, weil wir haben hier irgendwie so grob vorgeschnitten und dann habe ich beim Material durchwühlen jetzt noch ein paar gute Bilder gefunden, die wir noch nicht drin haben und dann habe ich irgendwie gedacht, wir müssen nochmal drüber gehen. Sören Störung ist 34. Störung ist sein Künstlername für die Pornoprojekte. Er ist Cutter und Musiker und der Lebensgefährte von Maike Brochhaus. Maike, ich tue mal hier die Bilder. Ja. Hier oben hin. Aber ich dachte, wir gucken erst einmal ohne die Bilder, oder? Ja, ja, genau. Deswegen schmeiße ich die da oben hin. Dann können wir nämlich ausmachen. Die beiden haben es sich in der Arbeitsecke ihres Wohnzimmers bequem gemacht. Sie tragen Wollsocken. Es ist März. Gucken wir jetzt einfach erstmal, ne? Ja. Auf dem Bildschirm herrscht indes Hochsommer. Eine junge Frau lehnt an einem Baumstamm. Sie trägt nichts als ein blaues T-Shirt und Turnschuhe. Die Augen sind geschlossen. Sie lächelt. Der Hipster, der vor ihr auf dem Waldboden kniet, hat sichtbar Freude daran, sie zu befriedigen. Steffi und Kai sind zwei der Hauptfiguren in Schnick, Schnack, Schnuck, dem ersten Pornofilm von Brochhaus und Störung. Ja, ich glaube, wir brauchen die jetzt auch gar nicht richtig weitergucken, weil wir wissen ja eigentlich schon irgendwie, was da passiert. Das ist alles auch viel zu lang, oder? Ich kann es so schlecht einschätzen. Also, ich würde sagen, wir machen jetzt so, wir gucken uns jetzt hier diese Bilder an, die ich rausgesucht habe. 1, 2, 3, 4, 5. Und gucken, wo wir die einbauen können. Gemeinsam haben sie das Drehbuch geschrieben und die Darsteller gecastet. Allesamt Laien. Brochhaus hat Regie geführt, Störung stand vor der Kamera und hat die Filmmusik komponiert und produziert. Und ja, das passt doch da, wo er nach oben geht. Dass wir das davor, er geht unter ihr T-Shirt nach oben, da gibt es doch so ein Bild, da können wir das davor setzen eigentlich, dass sie das bestimmt, dass er das machen soll. Die nimmt ja so seine Hand. Okay, warte, ich guck mal. Ja, das ist aber hier, guck mal. Die Produktionskosten von rund 10.000 Euro haben sie erstmal aus eigener Tasche gezahlt. Seit Februar läuft eine Crowdfunding-Kampagne. Wenn mehr Geld zusammenkommt, wird es auf das Team verteilt. Alle Beteiligten, Auch Brockhaus und Störung selbst haben bisher ohne Lohn gearbeitet. Macht ihr beiden Mädels heute Abend noch irgendwas? Kai, wir fahren zum Festival, Mann. Ich will Fraktus sehen und Pommes essen. Ja, Mann, Felix, wir können auch morgen fahren. Ey, das ist ein Plan. Ihr fahrt morgen. Wir gehen gleich zum See. Komm schon, Felix. Na gut, aber nehmen wir gleich morgen früh die Bahn um 9:30. Ja. Ja, Schnick, Schnack, Schnuck ist ein Spielfilm oder hat zumindest Spielfilmelemente mit dokumentarischem Anteil. Der dokumentarische Anteil bezieht sich auf die Sexszenen. Und wir nennen das immer pornografische Komödie. Dankeschön. Die Story? Felix und Emmy, seit einigen Jahren ein Paar, verbringen das Wochenende getrennt voneinander. In zwei erlebnisreichen Tagen werden beide mit unterschiedlichen sexuellen Reizen und Beziehungskonzepten konfrontiert, jenseits der monogamen, heterosexuellen Norm. Wie ist es denn eigentlich bei euch so? Naja, wie soll es sein? Standard halt. Was ist denn Standard? Wir haben nichts mit anderen oder so. Also, es ist schon passiert. Aber dann hatte ich so ein schlechtes Gewissen und dachte mir so, nee, das kannst du echt nicht machen, der arme Felix. Wie ist es denn bei euch so? Bei uns war es eigentlich so, dass wir auch mit Standard angefangen haben, aber das dann so schrittchenweise ausgebaut haben. Und dann gucken wir, was man vielleicht noch so als Extra-Bonus haben kann. Macht ihr das so zusammen aus, oder wie? Ja, genau. Wer mit wem wann. Genau. Ja. Ja, aber was ist, wenn man sich dann total verliebt in jemand anders? Ich habe das relativ häufig, dass ich mich so in Leute verknalle, weil ich finde, dass die gut aussehen oder irgendwie die interessant finde. Und das sind meistens nur so Sexhormone. Und ich finde es eigentlich ein bisschen gefährlicher für eine Beziehung sogar, wenn man dem anderen das nicht gönnt, diese Erfahrung eigentlich zu machen. Meinst du? Also ich wäre schon eifersüchtig, ich mag da echt. Es hat halt viel mit Vertrauen zu tun. Außerdem ist es für mich ja auch ganz schön, irgendwie mal rauszugehen und in eine Kneipe oder auf eine Party zu gehen und mal gucken, wie man noch so bei anderen ankommt. Es tut gut. Man hat wieder ein bisschen mehr Feuer im Hintern. Ja. Kann ich mal eine Möhre haben? Ja, klar. Und am Ende treffen die beiden sich wieder und sie haben beide irgendwie so einen erweiterten Horizont. Also es geht auch ganz viel darum, dass die beiden im Laufe des Films sich so nochmal neu auch mit ihrer Beziehung auseinandersetzen. Das hört sich jetzt aber super intellektuell an. Am Ende ist der Film, also es geht eher so ein bisschen darum zu unterhalten, eine Leichtigkeit für diese Sexualität zu schaffen, auch über den Humor und dieses Comic Relief, was dadurch drin ist. Und so ein bisschen spielerisch diese Fragen zu stellen zum Thema Liebe, Partnerschaft, Sexualität. Ja. Ja, das ist doch super. Okay, ich glaube, das war's. Dann mache ich jetzt die Musik und die Atmo schön. Dann gucken wir uns das nochmal an. Dann gucken wir uns nochmal an. Als Belohnung. Genau. Wir haben also sowieso schon viel so 70er-Pornos immer wieder mal geguckt und auch immer gesagt, ach, eigentlich müsste man sowas einfach mal in modern und frisch machen, aber irgendwie mit dem gleichen Ansatz. Also Pornofilme oder sagen wir mal Spielfilme mit expliziten Sexszenen, die auch dokumentarisch gedreht sind, mit viel Humor und so einer gewissen Leichtigkeit auch. So, also gucken wir mal hier die Szene mit dieser Musik. Die meisten Leute haben YouPorn im Kopf oder halt so diesen herkömmlichen Mainstream-Porno, wenn sie an Porno denken. Aber Porno ist ja noch viel mehr als das. Es gibt so viele verschiedene Varianten. Ja, aber das haben die Leute halt nicht so richtig auf dem Schirm. Ja, aber die sollen das auf dem Schirm haben. Ja. Weil ich finde, die Leute sollten Porno weiterdenken. Der Pornofilm in den 70ern. Kinder, ihr habt lieben Besuch. Viel Spaß. Hallo. Lass jucken, Kumpel ist ein Film aus dem Jahr 1972. Er hatte rund 4 Millionen Zuschauer. Regie führte Franz Marischka. Na du, such dir eine aus. Entscheide du doch endlich die Tasche weg. Die 70er Jahre gelten als das goldene Zeitalter der Pornografie. Ende der 60er fällt in Dänemark das Verbot für pornografische Bilder. In der Folge boomt der Schmuggel nach Deutschland und die illegale Produktion ebenso. Du, sag doch mal deiner Freundin, dass mein Kumpel was Anständiges in der Hose hat. Das führt auch zu Ängsten und moralischer Empörung. Es folgen jahrelange Debatten. 1973 schließlich wird Pornografie für Erwachsene auch in Deutschland legalisiert. Tag, Lore. Tag. Lange nicht gesehen. Darf ich reinkommen? Komm. Nett, dass du wieder mal zu Besuch kommst. Klaus auf Schicht? 12 Uhr eingefahren. Also 4 Stunden noch. Egal, wann er kommt. Er kloppt über Stunden, wo es nur geht. Klaus weiß längst, dass er mich nicht befriedigen kann. Hauptsache, er bringt anständig Moos. Wir haben unseren Wagen und ich kann so manche Spritztour machen, wenn ich will. Spritztour ist gut. Du hast doch mich ab jetzt. Bleib mir treu. Sei nur meine Geliebte, ich befriedige dich schon. Mich kann keiner richtig befriedigen. In den Innenstädten eröffnen immer mehr Pornokinos. Abendfüllende Filme locken Millionen Zuschauer an. Aufwendige Kostümfilme wie die Josephine Mutzenbacher-Reihe zum Beispiel. Oder Klamauk-Klassiker wie Kasimir der Kuckuckskleber, in dem ein Gerichtsvollzieher Schulden in Naturalien eintreibt. Oder eben Lass jucken, Kumpel, in dem zwischen den Sexszenen sogar ein bisschen Sozialkritik Platz findet. Denkst du, ich sag nicht Arschloch? Aber Thomas! Aber ein richtiger Kumpel spricht doch so. Wohl, Papi? Nee, Thomas, du wirst kein Kumpel mehr. Du wirst was anderes, was Besseres als dein oller Papi. Hm? Und ewig auf dem Pütti, scheiß Maloche. 13 Jahre lang nutzt man sich der Bandscheibe ab und schuftet, hast nur Schmerzen im Buckel und kriegst dann dafür auch nur 36 Möpse. Nee. Und im Bett ist es auch nicht mehr so am Klappen. Was ist im Bett nicht am Klappen? Das soll schon nicht klappen. Schlafen natürlich. Der Papi drückt die Mami jetzt weniger. Nimmt sie nicht mehr so oft in die Arme, Thomas, weil er sich Sorgen macht. Porno gilt in weiten Kreisen als schick, mitunter gar als gesellschaftskritisches Statement. Die Branche floriert, die Produktionsetats sind großzügig. Ästhetisch ordnet sich der Porno noch ganz klar im Spielfilmgenre ein, wenngleich die Handlung am Ende meist auch nicht viel mehr ist als eine Brücke von einer Sexnummer zur nächsten. So. Okay, Kamera läuft. Lauf ein paar Schritte auf mich zu, dass ich dann mit dir mitgehen kann. Laufe und bitte. Ich glaube, die Menge des Konsums hat sich da geändert, ne? Und die Leute stumpfen halt wirklich mehr ab oder man kriegt halt schnelleren Zugang zur Pornografie. Aber dass es irgendwie frauenfeindlicher ist, ich glaube nicht. Tim Grenzwert ist 33 Jahre alt. Er arbeitet als Pornoregisseur und Produzent und ist seit 10 Jahren in der Branche. Ich glaube auch nicht, dass Pornografie immer gewalttätiger wird. Also es ist genauso, wie es auch vor 10 Jahren war. Klar gibt es perverse Sachen, aber es gab es auch schon vor 20 Jahren. Ja? Also die Bedürfnisse, die waren schon immer da. Grenzwert dreht heute für Magma Film. Magma ist eine der wenigen großen deutschen Pornoproduktionsfirmen, die den Übergang ins Internetzeitalter überlebt haben. Und Magma ist der Inbegriff von Mainstream. Wir gehen jetzt ins Apartment, da mache ich ja noch ein Einzelshooting mit Anni. Von FSK 12 bis FSK 18. Und danach fangen wir an, die X-Szene zu drehen. Auf dem Drehplan steht heute eine Folge der Reihe Straßenflirts. Das Team ist überschaubar. Ethan Schmidt, ein sonnenverbrannter Mitzwanziger mit freundlicher Prollattitüde, spielt den Aufreißer. Annie Aurora, 18 Jahre alt, und auf eine eigentümliche Weise gleichzeitig abgeklärt und schüchtern, mimt die willige Passantin. Tim Grenzwert macht den ganzen Rest. Drehorganisation, Alterskontrolle, Gesundheitszeugnisse checken, Kamera, Licht, Regie und die Fotos für die Online-Werbung, von explizit bis jugendfrei. Also Straßenflirt ist immer derselbe Standard. Wir haben den Aufriss, der wirklich ziemlich einfach ist. Aus Zeitgründen kann man halt einfach auch nicht mehr machen. Ja, und dann ist halt Fotos und dann kommt die X-Szene. Das ist immer standardisierter Ablauf, wie McDonald's, ne? Aber es ist trotzdem geil. Die Handlung bleibt immer dem gleichen Muster treu. Mann spricht Frau auf der Straße an, überredet sie mitzukommen. Es gibt einvernehmlichen Sex in einer Reihe typischer Stellungen. Die Episoden mit Titeln wie Süßer Superbody oder Ethan fickt sich durch Budapest sind um die 40 Minuten lang und kosten als Download 5,50 Euro. Also ein guter Porno für mich persönlich, den ich mir selber auch anschaue, ist, wenn die Leute einfach Spaß am Sex haben und wenn du das auch merkst, dass sie Spaß haben und wirklich geil sind, ja, wenn die Lust echt rüberkommt. Als Pornoproduzent ist ein guter Porno für mich, da spielen noch mehr Faktoren eine Rolle. das Filmische zum Beispiel, da lege ich bei einigen Produktionen, wo ich halt freie Hand habe, viel Wert auf Ästhetik und auf die Handlung. Also, ihr kommt beide durch die Tür, du stellst dein Studio vor, du sagst, ach, das ist aber ein schickes Apartment. Das ist so hier. Und dann fragst du auch, wo machen wir die Fotos? Und dann sagst du, naja, hier stehen schon die Lampen und so. Und ja, wir fangen einfach mal an. Man hört die Straße. Grenzwert muss die Fenster schließen. So wird es im Apartment schnell stickig. Abgesehen davon, dass zwei Menschen inszenierten Sex haben, wirkt die Arbeit wie jedes andere professionelle Teamwork. Also was geil wäre, hier eine Stellung wäre natürlich, wenn Anni so macht. Auflegen geht auch. Okay. Und die Doggy auch, ne? Linkes Bein hoch und so. Wir versuchen es immer alles in einen Rutsch durchzudrehen, ohne Cut. Es sei denn, euch wird warm. Ich denke mal, wir müssen Cuts machen. Ja, hast du ein Handtuch parat? Wenn wir brauchen. Ja. Kamera läuft und bitte. Ich kann schon verstehen, dass die Leute, die, sag ich mal, mit diesem Mainstream-Porno vielleicht auch nichts zu tun haben, dass die halt was Besonderes schaffen wollen. Das ist auch vollkommen okay. Aber wenn man sich meistens die Filme anguckt, dann die sind meistens auch nichts anderes. Ne? Also ich finde es gut, wenn Leute Pornografie als Kunstform nutzen, aber da gibt es auch viel Scheiß drunter. Pornografie dient einfach dazu, Leuten Befriedigung zu verschaffen, so wie ein Stück Brot und Käse. Ne? Die Leute wollen essen, die wollen schlafen, die wollen befriedigt werden, sexuell. Ne? Die Jungs wollen ejakulieren und dafür ist Pornografie da. Ja? Damit die halt ordentlich ejakulieren können für wenig Geld. Die Entkriminalisierung in den 70er Jahren. Nach meinen Erfahrungen ist die Freigabe der Pornografie für den Erwachsenen individuell und sozial schädlich. Die Bundestagsdebatte anlässlich der Legalisierung von Pornografie aus dem Jahr 1973. Während etwa der Abgeordnete Andreas von Schöler, FDP, für die Freigabe plädiert, sind Politiker wie Dr. Arno Wittmann, CDU-CSU, und Dr. Heinz Eirisch, ebenfalls CDU-CSU, strikt dagegen. Wir gehen davon aus, eine Konfrontation Erwachsener mit der sogenannten einfachen Pornografie ist nicht sozial schädlich. Erstens wecken pornografische Erzeugnisse falsche Lebenserwartungen. Zweitens züchten solche pornografische Erzeugnisse eine unmenschliche, entwürdigende Einstellung zu den Angehörigen des anderen Geschlechts. Deutliche Worte eines Wissenschaftlers. Sowohl das Hearing des Strafrechtssonderausschusses im November 1970 als auch die Reise einer Delegation des Ausschusses nach Kopenhagen und Stockholm haben nach den vorliegenden Unterlagen ergeben, dass schädliche Auswirkungen der Pornografie sehr unwahrscheinlich sind und eine Lockerung der Bestimmungen nicht zu einer Eskalation führt. Es ist doch wohl jedermann klar, die Eskalation wird nicht zu verhindern sein. Dieses totale Herstellungs- und Verbreitungsverbot hat sich als völlig unbrauchbar erwiesen. Die Leute hatten von Anfang an bei der Bildung des Begriffs Pornografie Angst vor der Wirkungsmacht dieser Bilder oder dieser Schriften auf Leute, die damit angeblich nicht umgehen können. Und das ist eine totale Stigmatisierung auch der Leute. Also ich meine, was wir auch machen könnten, ist das Knutschen vielleicht an Schluss, nachdem sie gekommen ist, hinbauen. Ach so. Genau. Ja. Müssen wir gleich mal gucken. Aber so zum Anfang finde ich es auch gut, weil ich meine, die habe ich gerade erst im Park kennengelernt und dann fängt der an rumzulecken. Ja. Wäre vielleicht gut, wenn die vorher auch mal so eine kleine Connection haben. Erstmal kann man Pornografie nicht allgemeingültig definieren, weil das ist kulturell und historisch gesehen total variabel. Und Pornografie ist so ein weiter Bereich und auch teilweise politisch besetzt. Also man kann wirklich einen ganzen Roman darüber schreiben, wie jetzt Pornografie zu definieren ist. Aber ich finde, es sollte langsam mal so ein bisschen damit aufgeräumt werden, dass das so eine Negativkonnotation hat. Und dass im künstlerischen Bereich, wenn etwas explizit ist, dass man dann sagt, ja, das ist jetzt Erotik, weil es ist ja jetzt im Kunstbereich. Das ist ja das grundsätzliche Problem, dass Pornografie immer den Legitimationsdruck hat, zu sagen, aber hey, sind wir jetzt Kunst oder sind wir nicht Kunst? Das ist ein ganz falscher Ansatz. Also als wenn Erotik was wäre, was positiv und artifiziell ist und ästhetisiert und Pornografie ist so ein bisschen der Dreck in der Ecke. Und das finde ich total affig. Also deswegen plädiere ich auch für so einen neuen Begriff, so einen Genrebegriff wie Pornart. Da geht es auch in meiner Doktorarbeit drum. Willkommen in Pornotopia. Hä? Pornotopia? Ja, Marcuse hat gesagt, es gilt, Pornografie richtig einzuordnen und nicht mit realem Sex zu verwechseln. Es ist ja quasi eine Art medial vermittelte Sexualität, die ganz anders ist als im wahren Leben. Okay. Und weiter? Im Porno ist es so, es gibt keine Negativgefühle, es gibt keine Unlust, es gibt keine Eifersucht. Alle Körper passen zueinander und wollen sich immer. Also die Körper sind immer bereit, willig. Also im Prinzip so wie hier? Also wenn es ein Label geben sollte für unseren Film, würde ich sagen Postporno. Der Begriff kommt ja eigentlich aus diesem ganzen Queer-Gender-Theorie-Bereich. Ursprünglich waren das Leute aus Minderheiten in der Pornografie, die sich selbst nicht dargestellt gesehen haben im Mainstream-Porno. Aber ich finde, dass der sich mittlerweile geweitet hat und auch weiten sollte auf diese Ära, die jetzt nach der Pornografie, wie wir sie aus den 90ern kennen, diese VHS-Formate und so, kommt und die sich irgendwie so ein bisschen als Alternative zu dem Mainstream-Porno sieht. Ich bin auch kein Fan von so Labels wie Frauenporno oder Porno von Frauen für Frauen. Weil was ist das? Was möchten Frauen sehen? Was möchten Männer sehen? Ich glaube, das ist immer noch sehr unterschiedlich. Also auch innerhalb des einen Geschlechts. Und Labels sind ja eigentlich immer irgendwie ein bisschen doof. Wenn sich Spielfilmregisseure des Porno-Vokabulars bedienen. Wir zogen uns Kleider an, die später als Fick-mich-Klamotten bekannt wurden. Es ging um eine Art Wettkampf. Wir würden eine Zugfahrt machen. B sagte, Fahrkarten wären unnötig. Diejenige, die bei unserer Ankunft die meisten Männer gevögelt hätte, würde die Tüte Süßigkeiten gewinnen. 2013 sorgt der Film Nymphomaniac für Aufregung. Lars von Trier verbindet darin die Lebensgeschichte einer Sexsüchtigen mit den Reflexionen eines älteren Herrn und Arthouse mit explizitem Sex. Aber was, wenn es eklig ist? Dann denkst du eben an die Tüte mit den Süßigkeiten. Im Reich der Sinne von Nagisa Oshima handelt von der Beziehung zwischen einem Bordellbesitzer und einer Geisha. Ihre sexuellen Begegnungen werden immer extremer. Bei der Berlinale 1976 wird der Film von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Oh, baby, pay attention to me. I was gonna make you breakfast. Ah, yeah. Fuck me. Fuck please, yeah. Please. Say again. Again. In Nine Songs reiht der britische Regisseur Michael Winterbottom 2004 Konzertmitschnitte an Sexszenen. Sehr ästhetisch gefilmt und sehr explizit. Vorgeblich ging es ihm dabei darum, die Zensurgrenzen für Kinofilme auszuloten. Mittlerweile ist Juli. Berlin döst unter einer Hitzeglocke. Paulita Papell, so ihr Künstlername als Darstellerin, kommt mit dem Fahrrad zum Gespräch nach Schöneberg geradelt. Eine zierliche Frau auf einem etwas zu großen Rennrad. Das Bemerkenswerte ist, dass wenn etablierte Filmemacher sich des pornografischen Imagery bedienen, zum Beispiel Lars von Trier oder, ne, kennen wir alle die Beispiele, dann wird das weiterhin als Kunst anerkannt. Während, wenn andere Menschen das machen, werden die stigmatisiert und verurteilt und von der Gesellschaft ausgegrenzt. Paulita Papell ist 27 Jahre alt. Sie ist Pornodarstellerin und Kuratorin für das Berliner Pornfilmfestival. Eine Plattform für explizite und nicht explizite Filme rund um Sex und den Diskurs darüber. Ich denke, ich war 13 Jahre alt, dass ich irgendwie eine Sehnsucht hatte oder irgendwie eine Faszination oder ein Interesse hatte in Pornografie. Dass ich Pornostar sein wollte und aber immer so einen Konflikt hatte, weil ich dachte, dass Pornografie und überhaupt Sexarbeit ein Werkzeug des Patriarchats ist, um die Frau zu unterdrücken und auszubeuten. Und deswegen war ich etwas verwirrt, bis ich das sozusagen dritte Welle Feminismus, das sexpositive Feminismus oder Postfeminismus gefunden habe in Berlin und festgestellt habe, ich kann Feministin sein und Pornos drehen. Und somit hat sich ein ganz neues Horizont für mich eröffnet und eben das Pornfilmfestival fühlt sich an als der Ort, wo ich ganz sein kann und ganz akzeptiert werde, ohne jegliche Vorurteile. Vor 2 Tagen ist die Frist für die Bewerberfilme beim Pornfilmfestival abgelaufen. Bald beginnt das Sichten. Ich glaube, ein Problem von dem Vorurteil gegenüber Pornografie ist zu denken, dass eben Pornografie nur eine Sache ist. Und eben dieses Klischee, basiert auf eine wahre Gegebenheit, ist aber nur ein Teil von der ganzen Branche. Der Film Ex-Confessions 3 ist für Papel ein gutes Beispiel dafür, dass Porno auch anders aussehen kann. Die Regisseurin Erika Lust ist eine der bekanntesten Pornofilmerinnen mit alternativem Anspruch. Papel hat sich gezielt bei ihr als Darstellerin beworben. Denn Erika Lust ist für sie ein Vorbild. Der Plot? Zwei junge Frauen, offenbar ein Paar, bereiten in ihrer Loftwohnung Frühstück vor. Die Sonne scheint bereits steil durch das große Fenster. Beide tragen unter ihren Shirts nur Unterhosen, laufen barfuß über den geschliffenen Dielenboden. Eine Backpackerin steht vor der Tür. Hi, this is me. Welcome. Make yourself at home. Are you hungry? Yes. We have brunch. Nice. Die drei essen und trinken zusammen, lachen. Weiche Bilder erzählen eine Geschichte von Sympathie und Annäherung. Like eggs? Yeah. You must try the cake. She spent all afternoon just doing the baking for you. No, that's not true. Yes, it is. Easy. I'm so happy that Bruno told me to visit you. Eine der beiden lesbischen Frauen ist Paulita Papel. Im Grunde spielt sie sich selbst. Das nette Mädchen von nebenan mit grau-grünen Augen und 50er-Jahre-Pony. Für mich ist es sehr wichtig, ne, was für Produktionsabläufe dahinter stecken und wie die Darstellerinnen behandelt werden. Und es gibt bestimmte Standards und Grenzen, die ich mir selbst setze. Und das heißt, meine eigene Grenze ist mein eigener Körper und meine eigene Lust, sozusagen. Das, was ich im Moment machen möchte, mache ich. Und das, was ich nicht machen möchte, mache ich nicht. Und wenn das ein Problem stellt, dann kann ich nicht zusammenkommen mit der Produktion. Und dass es Filme gibt, wo Frauen einfach unterbezahlt werden oder respektlos behandelt werden, stimmt, genauso wie in jeder anderen Industrie auf der Welt, weil wir eben in sexistische Gesellschaften leben. Und das stimmt eben so auch für Pornografie, aber eben auch nicht nur. Und ich zum Beispiel hatte eben das Privileg, wählen zu können und war nicht darauf angewiesen, jeden Job anzunehmen unter jeden Bedingung. Ich bin aber kein Ausnahmezufall oder Ausnahme, sondern es gibt auch viele andere Frauen, die in dieser Branche arbeiten, die auch diesen Standard haben. In my next life, I want to be with a woman. Why? In your next life. Das Problem in Anführungsstrichen Pornografie ist als solches keins, weil Darstellung von Sex ist an sich ja nichts Schlimmes und fügt keinen Schaden zu, niemanden, weder die, die das machen, noch die, die das ansehen. Ich denke, Pornografie hat ein sehr großes pädagogisches Potenzial, weil eben durch Pornografie man den Menschen auch eine gesunde Sexualität vorstellen kann. Und ich hoffe, Menschen zu erreichen, die sich vielleicht eventuell mal ausgegrenzt fühlen von normativen Gesellschaftsvorgaben. Und ich wünsche mir, dass diese Bilder ankommen an Menschen, die sich danach sehen und für die das ermächtigend ist, um den ein Stück weit zu befreien und, ja, und Lust zu bereiten. Das Problem der Übersexualisierung eventuell von unserer Gesellschaft, wenn man das so sagen möchte, ich stimme nicht damit überein, aber wenn es ein Problem gibt, dann ist der auf andere Ebenen und zwar genau für mich besonders in dem Problem der Werbung. Und dann kannst du dir überlegen, Maike, was wir als nächstes schneiden wollen, ne? Du hast gerade einen Vorschlag, ne? Ich wollte einmal den Anfang von der Szene zwischen Anke und Kai zeigen, weil das ganz gut ist. Weil das zeigt, dass der Anfang der Sexszene teilweise noch geskriptet ist, wie es zu dem Sex kommt am Ende. Und dann kommen die so in den Sex rein und das, was dann danach passiert, ist dann ungeskriptet. Moment. Der Sex ist quasi ohne Regieanweisung gedreht worden. Also wir haben bis zum Sex aufgeschrieben und dann war irgendwie so, jetzt könnt ihr Sex haben, so lange wie ihr wollt. Und die haben einfach gemacht und uns auch gesagt, so jetzt brauchen wir eine Pause. Wir haben teilweise Pizza bestellt zwischendurch und danach ging es dann weiter. Dass man da den ganzen Kabel sieht. Nein. Und den Ständer vom Regiemonitor. Oh. Naja, ich glaube, das peilt keiner. Ich finde persönlich, wenn ich mir Pornos angucke, Sexszenen eigentlich nur wirklich anregend, wenn ich das Gefühl habe, da ist Authentizität vorhanden. Also die Leute haben wirklich Spaß und man sieht denen das irgendwie an und es ist nicht super künstlich und artifiziell hochgeschraubt. Dass die Leute sich auch gegenseitig attraktiv finden, da haben wir beim Casting drauf geachtet. Wir haben so eine Umfrage gemacht auf so Zetteln, wer wen heiß findet. Die konnten das ankreuzen und daraufhin haben wir auch die Rollenverteilung gemacht. Während der ersten beiden Drehwochen wurden nur Dialogszenen gedreht, damit alle Beteiligten sich näher kommen und Vertrauen zueinander aufbauen können. Wenn da zwei Leute oder sogar noch mehr Leute vor der Kamera liegen oder stehen und Sex haben müssen, dann ist es ja wohl eine Frage von Respekt, dass sich die anderen am Set auch so weit sie können ausziehen und irgendwie da nicht so völlig bekleidet auf die runtergucken. Das war aber auch kein Zwang. Nö. Das haben auch nicht alle mitgemacht. Also ich habe mich zum Beispiel auch nicht ausgezogen, aber die Kameramänner fanden das ganz okay. Ja. Es war aber auch, muss man dazu sagen, sehr heiß oft, weil wir oft in kleinen Räumen, Schlafzimmern oder so gedreht haben und dann war es so heiß, dass sie sich alle freiwillig ausgezogen haben. Die Kameramänner sahen nachher auch echt immer aus, als hätten sie mitgemacht, ne? So mit knallroten Gesichtern und Schweiß auf der Stirn. Und es roch alles nach Sex. Ist so warm, ey. Ui, schwindelig. Tim Grenzwert hat die Sexszene fast abgedreht. Aber er muss immer wieder unterbrechen. Annie Aurora sorgt für frische Luft. Es ist zu warm, um alle Stellungen am Stück durchzuarbeiten. Oh ja. Also ist das ganz cool, ein bisschen blasen. Ja. Also zwischen den Stellungen generell mal den Schwanz im Mund nehmen. Wir haben ja jetzt über den Inhalt der Pornografie die ganze Zeit gesprochen. Was mir wichtig ist, ist einfach der Ablauf von so einer Produktion, also dass Leute, die produzieren, wirklich darauf achten, dass die Tests alle korrekt sind, ja, dass die Produzenten auch gut mit den ganzen Mädels umgehen, dass auf den Leuten Acht gegeben wird, die da innerhalb dieser Branche drehen, ja, dass sich alle wohlfühlen. Zieh erst mal raus, lass dir schön einlutschen, ja, sodass ich von da filmen kann, dass ich genug sehe. Und dann setze dich auf den Stuhl und du setzt dich mit dem Gesicht zu mir rauf. Und dann musst du ein bisschen arbeiten. Also er sitzt auf dem Stuhl und ich so oder alles? So mit dem Gesicht zu mir. Ja. Ethan Schmidt ruht sich auf dem Sofa aus und hält sich mit routinierter Hand in Form für den letzten Akt. Bereit, wenn ihr es seid. Jo. Dann Penis in den Mund. Kamera läuft und bitte. Und richtig schön Action machen. Ich war gerade voll dabei. Okay. Oh. So viel Porno, wie du heutzutage bekommst, das ist schon ein bisschen krass. Also es ist natürlich schon eine verschrobene Realität. Man muss einfach wissen, wie man Pornografie wahrnimmt. Deswegen ist es auch immer wieder wichtig, was ich auch als Vater sage, dass man genau darauf achtet, was sehen die Kinder sich im Internet an. Ne? Kinder sollten sowas auf gar keinen Fall mitkriegen. Ne? Aber ein Erwachsener sollte schon wissen, was ist realistisch und was ist jetzt wirklich eine Fantasie, die ausgelebt wird. Cut, danke, bitte. So, mach sofort den Tisch sauber. Ja, also wir machen jetzt hier eine Nachvertonung für unseren Film. Bei einer Szene aus Versehen ist der Ton ausgefallen und deswegen müssen wir eine kurze Szene so richtig oldschool 70er Jahre nachsynchronisieren. Maike Brochhaus und Sören Störung kämpfen noch immer mit dem Schnitt. Am Film arbeiten können sie nur in ihrer Freizeit. Heute dient die Einzimmerwohnung eines Freundes als Tonstudio. Auf dem Tisch steht ein Teller mit veganen Burgern. Und im Raum die Frage, womit lassen sich am besten die Geräusche von Oralverkehr imitieren? Um die Sexszene, um da so ein authentisches Leckgeräusch hinzukriegen. Also Matthias meinte, er würde gerne mit Marmelade das mal ausprobieren. Ja, du schlägst dann einfach mal ein bisschen an den Löffel rum. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen zu dickflüssig klingt. Aber ich finde, was du eben mit deinem Finger gemacht hast, auch gut. Ich kann noch eine Orange drauf. Aber ich glaube, eine Orange ist zu krass. Weil dann hast du ja wirklich so. Wir haben auch so ein paar Situationen mit reingenommen, wo ich denke, das wird oft im anderen Pornos ausgeblendet, wie zum Beispiel Erektionsprobleme. Es gibt bei uns eine Szene, in der der Hauptdarsteller keinen Hoch bekommt. Und wir haben auch sonst öfter mal in Bildern unerigierte Penisse drin. Und das ist auch was, was ich mir vorher so ein bisschen theoretisch überlegt habe, dass ich das mit reinnehmen möchte, weil ich das nicht mag, diesen Zwang von Pornografie, dass wir einen dauererigierten, riesigen Penis haben. Und dass die Frauen die ganze Zeit immer stöhnen und immer alles super geil finden. Da haben wir auch darauf geachtet, dass es jetzt nicht so künstlich wirkt. Auf jeden Fall haben wir schon versucht, Szenen auch einzubauen, die so ein bisschen mit diesen Klischees, die so Super-Illusionen schaffen, wie Mainstream-Porno, damit so ein bisschen aufzuräumen. Ich kann mir Marmelade auf den Finger tun. Super. Das ist doch. Also ich glaube, die Marmelade ist nicht so richtig nötig, aber vielleicht ist das... Ich würde sagen, wir probieren es jetzt gleich mal. Du leckst so ein bisschen deine Finger rum. Es geht ja auch nicht so richtig um das Geräusch, sondern mehr so um das Gefühl, dass du halt jetzt nicht einfach so in der Luft rummachst, sondern irgendwie was vor dem Mund hast. Also um das, es geht mehr darum, dass deine Geräusche authentisch klingen, als dass wir dann nochmal geile Schlabbergeräusche dazu machen. Diese schnellen Dampfhammer, sag ich mal, Bewegungen, die dann auch diese Klatschgeräusche verursachen, sowas ist auch was, das macht man vielleicht, wenn man drin ist im sexuellen Akt selber, in der Realität, dann steht man vielleicht da drauf, aber ich will es mir nicht angucken, weil es wirklich eine viel größere Intensität hat. Das reicht auch, wenn es reduziert ist. Okay, also wir brauchen den da vorne. Genau. Ich weiß nicht, soll ich dir den Brustkorb zusammendrücken, sodass du so... Mach's. Ja, mach mal. Mach du so ein Geräusch und ich drück zusammen, dann haben wir so ein... Ich glaube, das wird super. Ein inhaltlicher Punkt, den wir auch versucht haben, so ein bisschen anders zu machen, ist, dass man so ein weibliches Geschlechtsteil, bevor man da ein männliches reinsteckt, irgendwie erstmal vorbereiten sollte. Es sei denn, man steht darauf, dass es so ein bisschen schmerzhaft und reibungsvoll ist. Und deswegen haben wir bei unserem Film darauf geachtet, dass sehr viel insgesamt sowieso sich sehr viel um das weibliche Geschlechtsteil dreht. Ja, dann machen wir diesmal keinen Porno, sondern eher so ein Huch. Was, ein Huch? Oder? Eher so ein Huch. Aha. Ich zähle bis drei, dann machen wir zusammen, okay? Eins, zwei, drei. Ich fange aber, glaube ich, gut. Ich glaube, der war gut. Nee, das kriegen wir, glaube ich, rausgeschnitten. Und dass immer extern ejakuliert wird, also außerhalb des Körpers ejakuliert wird, als der Authentizitätsbeweis für den Orgasmus des Mannes, das haben wir zum Beispiel auch komplett gar nicht drin. Also ich würde sagen, dass unsere Filmsprache relativ realistisch ist. Klar, das kommt natürlich daher, dass wir es dokumentarisch gedreht haben. Dadurch haben wir keine Überinszenierung. Gleichzeitig wollten wir aber auch nicht irgendwie so mit einer Makrolinse auf die Penetration draufhalten, sodass man alles extrem genau sieht. Ich würde sagen, dass wir da eher versuchen, so einen neutralen, zuschauenden Blick auf den Sex zu etablieren. Der Film lässt den Zuschauer auf jeden Fall aber nicht wirklich vergessen, dass es sich da um so eine sexuelle Illusion handelt, weil es immer medial dargestellter Sex ist und auch immer sein wird. Und deswegen haben wir auch ein paar Mikros mal drin gelassen oder eine Kamera, weil wir dachten, die Leute sollen jetzt schon immer wissen, okay, das ist eine Utopie, die wir da erschaffen haben. Ja, es ist total super. Ich glaube, wir brauchen nicht mal irgendwas ausbessern, oder? Okay, super, cool. Sexszene, dann sind wir mit der Sexszene durch. Ich bin völlig beeindruckt. Die Angst vor der Pornografisierung der Gesellschaft. Es gibt Pornografie. Diese an sich triviale Feststellung bildet den Ausgangspunkt jeder wissenschaftlich ernstzunehmenden Analyse des Pornografischen. Sven Lewandowski in Die Pornografie der Gesellschaft. Das ist ja auch das zentrale Problem mit Pornografie oder die Debatte um Pornografie, dass alle irgendwie von Pornografie reden, aber nicht wirklich wissen, was sie meinen. Oder wissen, was sie meinen, aber es nicht anderen nicht sagen. Die Leute können nicht sagen, was mit Pornografisierung genau gemeint ist. Sie grenzen es nicht von anderen Begriffen ab, wie Sexualisierung oder Sexual Impression Management. Ich finde dieses Schlagwort geradezu unsäglich, weil es verhindert inzwischen eher jegliche Form von Analyse, als dass es irgendwie analytisch weiterbringt. Und nur weil Sexuelles sichtbarer wird, heißt das nicht, dass die Gesellschaft pornografisiert wird. Also ich meine, das ist so ein bisschen, ich gehe in die Psychiatrie und schließe dann darauf, alle sind irre geworden. Sven Lewandowski ist Soziologe. In seinem Buch Die Pornografie der Gesellschaft untersucht er die Natur der Hardcore-Pornografie als popkulturelles Phänomen. Also diesen Standardvorwürfen gegen Pornografie, also würde Verrohung sexualisieren und so weiter, sollte man immer sagen, dass da wirklich keine soliden empirischen Daten existieren. Und das Zweite ist, dass man an positive Effekte gar nicht denkt, sondern immer nur an negative Effekte. Nur die Frage ist halt, wie nachhaltig wirkt sowas. Und da muss man sagen, diese Wirkungsforschung geht halt von relativ einfachen Reizreaktionsschemata aus. Also wenn ich das anschaue, dann habe ich danach folgende Ansichten. Und schließlich, was auch da gerne verwechselt wird, ist Korrelation, Kausalität oder einfach gesagt, man kann zwar so Sachen feststellen, dass Leute, die zu Promiskuität neigen oder zu liberalem Sexualverhalten, eher Pornografie konsumieren als andere. Man kann aber nicht wissen, wie rum der Zusammenhang ist. Also sind es die sexuell Liberaleren, die dann eher auch Pornografie schauen, oder werden die Pornografie-Schauenden sexuell liberaler? Insofern, wenn Ihnen jemand sagt, Pornografie bewirkt das und das, dann muss man ihnen sagen, naja, da fehlt ihnen wahrscheinlich die empirische Grundlage zu. Ganz allgemein fällt auch auf, dass in der Pornografie, ganz gleich ob im Internet oder außerhalb, wesentlich weniger Gewalt gezeigt wird als in anderen medialen Genres. Seien es Kino oder Fernsehfilme, Nachrichten oder Dokumentationen, Videospiele oder Zeitungen. Pornotopia ist vergleichsweise gewaltfrei, da eine seiner zentralen Ideologien darin besteht, dass alle seine Bewohner und Bewohnerinnen immer und jederzeit sexuell begehren. Also ich glaube, auch Pornografie ist konsensueller geworden, was als Brutalisierung von vielen wahrgenommen wird. Das ist einfach abseitige Pornografien, also abseitig jetzt nicht normativ bewerten, sondern SM-Pornografien frei zugänglich sind, die es früher auch schon gab, natürlich möglicherweise nicht in dem Explizität, aber die sind zugänglich geworden. Man darf aber sozusagen gespielte Gewalt nicht mit echter Gewalt verwechseln. Genauso wie mit anderen filmischen Darstellungen, zum Beispiel Gewaltdarstellungen, ist es nicht so, dass man das konsumiert und das dann nachmacht. Ursache-Wirkung ist nicht so einfach. Also jemand, der sich irgendwie Quentin Tarantino-Filme anguckt, geht nicht nach Hause und knallt irgendjemanden ab. Und genauso ist das mit Pornografie auch nicht. Und natürlich gibt es sowas wie Pornografiesucht. Man kann nach allem süchtig sein, nach Essen, nach. Es gibt immer so eine extreme pathologisierte Form von Dingen, von Konsum vor allen Dingen. Aber das heißt ja nicht, dass das an sich schlecht ist. Wow. Ich finde, dass die Sexualisierung, von der wir hier sprechen, und die Pornografisierung der Gesellschaft und solche, gibt es ja solche Etiketten jetzt, Generation Porno, das Problem daran ist eher die künstliche Art dieser Sexualisierung. Das, ja, genau. Also ich finde zum Beispiel Germany's Next Topmodel viel gefährlicher für junge Mädchen, die sich das angucken, als ein gut gemachter, alternativer, sensibler Pornofilm. Was ist denn los? Ich glaube, ich bin ein bisschen zu betrunken. Von den ganzen Radieschen und Gurken, oder was? Die knallen so. Weißt du was? Ich hole uns jetzt erstmal ein Antikaterwässerchen. Na gut. Also ich finde, dass Pornografie auch sehr heilsam sein kann, was Körperbilder anbelangt. Und Sexualität, weil man sich da sehr viel abgucken kann. Zum Beispiel, wie sehen denn Körperteile eigentlich aus? Wie sehen unterschiedliche Formen des weiblichen Geschlechtsteils aus zum Beispiel? Oder unterschiedliche Brustformen? Und Pornografie ist auch sehr inspirierend. Man kann sich auch angucken, wie machen die das, also wenn die Pornos gut gemacht sind. Diese ganzen Dinge, die haben das Potenzial, einen ehrlicheren Zugang zu Sexualität und Körperlichkeit zu bieten, als das, was wir so in der Werbung sehen oder in den Mainstream-Medien. Also ich habe ganz viel gelernt durch Pornografie, würde ich sagen. Und ich finde, dass man den Leuten jetzt nicht absprechen sollte, dass sie differenziert das betrachten können und einschätzen können, ist das was, was realistisch ist, was ich gerade sehe, was mir Spaß macht, was mir keinen Spaß macht. Und da kann Pornografie auch wirklich weiterhelfen. Die Wirkung alternativer Pornografie. Das kann sozusagen, ich will nicht sagen therapeutische Effekte haben, aber zumindest Identitätsbildung stärken, dass man sagt, ich bin nicht der Einzige, sondern es gibt auch andere, die die gleichen ähnliche Begehren haben, ähnliche Fantasien, ähnliche sexuelle Praktiken ausüben. Und da hat es sicherlich einen nicht ganz unwichtigen Effekt, dass man glaubt, damit die Sexualität schlechthin zu befreien. Ja, halte ich für ein bisschen schwierig. Allerdings, es macht es sicherlich einfacher, oder das ist ja der Effekt des Internets, nicht zuletzt, das Sexuelle mit Kontingenz aufzuladen. Also mit dem Glauben oder dem Wissen, dass die Dinge auch anders sein könnten. Also gewissermaßen der Heteronormalsexualität andere Sexualitäten gegenüberzustellen. In dem Sinne, ihr seid nicht die einzige Möglichkeit. Und ich glaube, dass, wenn man bei Pornografie wirklich einen Effekt ausmachen kann, dann ist es genau der. Wenn man schon davor warnt, die Wirkung der Normalpornografie oder Mainstream-Pornografie zu überschätzen, sollte man natürlich auch die Wirkungsmöglichkeiten der alternativen Pornografie genauso wenig überschätzen. Das ist jetzt hier der gute Sekt. Willst du da so sitzen bleiben? Das ist so, dass eigentlich alle jetzt nur Platz haben müssen. So. Wir müssen aufteilen. Sitzen und relaxen. Köln Anfang August. Maike Brochhaus und Sören Störung haben aus ihren 10 bis 13 Stunden Rohmaterial, so genau können sie es selbst nicht mehr sagen, einen 80-minütigen Film fertiggestellt. Wir haben uns heute hier versammelt zum internen Screening mit unseren Darstellern oder mit ein paar Darstellern, weil der Film ist jetzt vom Schnitt her fertig, aber noch nicht Farb- und Ton korrigiert. Und wir haben gesagt, aber wir können ihn so langsam mal den Leuten zeigen. Und da wird auch schon der Sekt geöffnet. spannend. So, geht's jetzt endlich mal los hier? Ja. Hallo. Ich habe noch überhaupt nichts gesehen. Los jetzt bitte. Es geht jetzt los, Leute. Okay. Ein wunderschöner Sommermorgen im ländlichen Idyll. Und noch dazu am Wochenende. Hier locken Ruhe, Entspannung und die Wonne der Natur. Doch irgendwann zieht es auch einmal heraus ins Städtle. Und dann ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. So wie hier bei Emmy und Felix. Für die Darsteller ist das nicht einfach nur eine Filmpremiere, sondern auch eine Premiere in Sachen Exhibitionismus. Sex vor der Kamera hatte, bis auf eine von ihnen, noch niemand. Ich brauch mehr Sex. Muss ich mich jetzt wieder ums Catering kümmern? Jetzt macht doch nicht den Orgasmus kaputt, Leute! Brockhaus und Störung schauen immer wieder Fragen vom Fernseher zu ihren Darstellern, um deren Reaktion zu beobachten. Nach und nach entspannen sich ihre Gesichter. Ich finde es geil, dass die Hand plötzlich im Bild war. Das ist gut. Ja. Wem gehört diese Hand? Geschafft. Und es ist gut. Ja. Also seid ihr zufrieden mit eurer Sexszene, so vom ersten Gucken? Oder? Hm? Ja? Was? Ich bin auch zufrieden mit eurer Sexszene. Also wir sind auch sehr zufrieden mit eurer Sexszene. Ja. Ich bin auch zufrieden. Hat es euch gefallen? Kann ich mir sehr gut angucken. Ja. Cool. Es sieht aber schön aus. Ja, ihr seht sehr heiß aus. Ja. Da wird die Frau voll verwöhnt. Finde ich richtig gut. Die Crowdfunding-Kampagne war erfolgreich. Die Produktionskosten des Films sind mittlerweile voll gedeckt und er läuft beim Pornfilmfestival. Die Antwort auf schlechte Pornografie ist nicht keine Pornografie, sondern gute Pornografie. Genau. Und die beiden haben noch einen Erfolg zu vermelden. Die Festivaljury hat Schnick, Schnack, Schnuck als Eröffnungsfilm ausgewählt. Na, das klingt doch großartig. Und vielleicht bringt ja Kai dann auch seine neuen Freunde mit. Also ich wäre auf jeden Fall dabei. Habt ihr schön geschnitten, habt ihr da. Habt ihr gut gemacht. Schund oder Kunst? Junge Filmemacher erfinden den Sexfilm neu. Ein Feature von Katrin Ohlendorf. Mit Clara Deutschmann, Jonas Minte und Richard Hucke. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Anna Dein. Regie Anna Panknin. Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2015. Schnick, Schnack, Schnuck feiert morgen Abend in Köln im Museum Ludwig die offizielle Kinopremiere.